So Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's go to slide 2 as a review from last week. This is all in light of the Lord's Supper today. Das ist alles im Licht des Abendmahls heute. This verse, I memorized this in the Elberfelder. Ich habe diesen Vers in der Elberfelder Version auswendig gelernt. I memorized Romans 3 in the Elberfelder, and I was so touched by the way it's worded in the German. Das ganze Kapitel 3, und mich hat das so berührt, wie das im Deutschen ausgedrückt wird. In English it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Being justified as a gift by his grace. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. I love that. Und werden umsonst gerechtfertigt. Umsonst. Just for free. It's somehow more powerful than a gift. Das ist eben irgendwie kraftvoller als dieses englische Wort Geschenk oder Gabe. Umsonst. It's free. It's for nothing. Es ist gratis. We are justified for nothing. Wir werden umsonst gerechtfertigt. It's a gift from God. Ist ein Geschenk von Gott. It's his grace. Seine Gnade. Through the redemption which is in Christ Jesus. Durch die Erlösung in Jesu Christi. And for that reason, verse 27, where then is boasting? Und deswegen in Vers 27, wo bleibt der Ruhm? It is excluded. Er ist ausgeschlossen. Meaning from our life, there should be no boasting. Das heißt, in unserem Leben ist kein Raum für Ruhm oder Rühmen. If we understand that the only reason that we can go to heaven, wenn wir verstehen, dass der einzige Grund, warum wir in den Himmel kommen können, because someone took my place, nur deswegen ist, weil jemand meinen Platz eingenommen nothing, hat. Nothing in me, da ist nichts in mir drinnen, that earned it. Nothing. Dass es verdient hätte. It was given to me umsonst, as a free gift. Und es wurde mir umsonst gegeben oder geschenkt, als but, ein gratis Geschenk. But the price was extremely high. Aber der Preis war sehr hoch. And maybe, you know, someone might say something like, let's just make up a story. Maybe there's a guy. Vielleicht sagt jemand, okay, erzähl mir mal eine Geschichte. Vielleicht gab es die Person. And you say to him, do you know that? Do you know that you are actually under the sovereignty of a king? Und jemand sagt ihm, weißt du, dass du unter der Souveränität und der Herrschaft eines Königs stehst? I didn't know that. Nein, das wusste ich yes, nicht. Yes, you are subordinated to him. Ja, du bist ihm untergeordnet. Oh, really? So what do I have to do? So wirklich, und was muss ich tun? Nothing. He's a very, very loving king. Nein, nichts. Er ist ein sehr liebevoller König. I've heard that before. Ja, das kenne ich schon. What has he ever done for me? Was hat er denn jemals für mich getan? Well, he's given you the gift of life. Er hätte das Geschenk des Lebens gemacht. The gift of life. Ja, okay. Das Geschenk des Lebens. Yes, toll. It actually cost him everything. Ja, es hat ihn sogar alles gekostet. Like what? Was zum Beispiel? Like himself. Na, ihn selbst. Look at slide 1. It cost him himself everything. Es hat ihn sich selbst gekostet, alles. This is what we celebrate at the Lord's Supper. Und das ist es, was wir feiern beim Abendmahl. Jesus said, "Remember my death." Jesus hat gesagt, erinnert euch an meinen Tod. And even this picture taken from the movie The Passion. Und selbst dieses Bild, das aus dem Film Die Passion stammt, is not as bad as Isaiah the prophet described it as. Ist noch nicht so schlimm, wie der Prophet Jesaja es beschrieben hat. Because Isaiah said he was beyond human recognition. Weil Jesaja hat geschrieben, dass er nicht mehr erkennbar war. Man hat ihn nicht mehr erkennen können. Let's go to slide 4. We'll talk about the covenant. Ich möchte heute über den Bund sprechen. That we have been brought into. Den Bund, in den wir hineingebracht worden sind. Matthew 26:28, Jesus said. Matthäus 26, Vers 28 hat Jesus gesagt. When he was having the last supper with the disciples. Als er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern hatte. He said, "For this is my blood of the covenant." Denn dies ist mein Blut des Bundes. Which is poured out for many. For forgiveness of sins. Das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Go to slide 5. In Luke 22, it says, Jesus said, "This cup which is poured out for you is the new covenant in my blood." In Lukas 22 sagt Jesus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Paul speaks about this in Romans 11. Und Paulus spricht darüber in Römer 11. Quoting Jesus, "This is my covenant with them when I take away their sins." Und da zitiert er Jesus, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Actually quoting from the Old Testament. Also eigentlich zitiert er das Alte Testament. A covenant. Ein Bund. God's made a number of covenants in the Old Testament. Gott hat einige Bündnisse geschlossen im Alten Testament. It's an agreement. Das ist eine Übereinstimmung, God ein Vertrag. Makes the terms. Gott setzt die Bedingungen voraus. And if we live under his terms, there's a blessing. Und wenn wir diese Bedingungen erfüllen, dann bekommen wir einen Segen. He made a covenant with Adam. Er hat einen Bund mit Adam geschlossen. Actually two covenants. Eigentlich zwei Bündnisse. One before the fall and one after the fall. Einen vor dem Sündenfall und einen nach dem Sündenfall. Here's the tree, you can eat everything in the garden except that one tree. Da ist dieser eine Baum, du kannst von allen anderen Bäumen essen, aber nicht von diesem einen. And the day you eat of that tree, you'll die. Und der Tag, an dem du von diesem einen Baum isst, wirst du sterben. And that was an agreement. It was a covenant. Und das war wie ein Vertrag, das war ein Bund. Adam broke the covenant. Adam hat diesen Bund gebrochen. Broke the terms of the covenant. Er hat die Bedingungen dieses Bundes gebrochen. And ushered death into history. Und hat den Tod in die Geschichte hineingeführt. After that, God went to look for Adam. Nach diesem Geschehnis hat Gott Adam gesucht. And made new terms to another covenant. Neue Bedingungen gestellt für einen neuen Bund. The ground will be cursed for your sake. Deinetwegen wird dieser Boden verflucht sein. Und die Frau, wo sie begehrt, dich zu beherrschen, wirst du sie dafür beherrschen. Natural terms. Das sind diese natürlichen Bedingungen. And then he cursed the serpent. Dann hat er die Schlange verflucht. And there were new terms. Und es gab neue Bedingungen. Then God made a covenant with Noah. Dann hat er einen Bund mit Noah gemacht. After the flood. Nach der Flut. Then God made a covenant with Abraham. Dann hat er einen Bund mit Abraham gemacht. In Genesis 12. In 1. Mose 12, said, Kapitel 12. I will bless you and the whole world will be blessed. All the nations will be blessed through you. Ich werde dich segnen und alle Nationen der Erde werden durch dich gesegnet werden. God made a covenant with Moses. Gott hat einen neuen Bund mit Mose gemacht. God made a covenant with David. Auch mit David. And everything was leading to the covenant. Und alles hat dahin geführt zu diesem einen Bund, which would be above every covenant, der über allen anderen Bündnissen steht, the new covenant, der neue Bund. And this covenant would stand out so far above the other covenants. Und dieser eine Bund steht so weit über den anderen Bündnissen. All covenants foreshadowing and leading to it. Und alle Bündnisse, die werfen den Schatten auf diesen einen Bund. Especially the covenant with Moses. Ganz besonders dieser Bund mit Mose. The covenant under the law. Der Bund des Gesetzes. If you do this, wenn du das machst, then I will bless you. Dann werde ich dich segnen. If you don't do this, wenn du das nicht machst, then you will be cursed. Dann wirst du verflucht sein. I will guide you, I will feed you, I will take care of you. Ich werde dich führen, ich werde dich versorgen. Don't break the terms of the covenant. Und brich die Bedingungen des Bundes nicht. You're not perfect people, I understand that. Ich verstehe, dass ihr nicht vollkommen seid. And so I want you to sacrifice offerings if you fail. Und deswegen will ich, dass ihr Opferungen bringt, wenn ihr and versagt. I want you to cover your sin. Und ich möchte, dass ihr eure Sünden bedeckt. It won't be cleansed, but it will be covered. Ihr werdet nicht gereinigt davon, aber es wird bedeckt. And it will all be leading to the ultimate sacrifice that is yet coming. Und das führt zu diesem ultimativen Opfer, das kommen wird. The sacrifice of Christ. Das Opfer Christi. All these sacrifices in the Old Testament were all foreshadowing the one sacrifice of Christ. All diese Opferungen im Alten Testament sind nur ein Schatten dessen einen Opfers von Jesu Christi. And so Jesus was about to institute a new covenant. Und Jesus führt diesen neuen Bund ein. A covenant that would be much different. Ein Bund, der ganz anders aussieht. Let's go to slide 16. Look at a few verses from the book of Hebrews. Da lesen wir ein paar Verse aus dem Hebräerbrief. I'm really praying today that we get a revelation from the Holy Spirit about how awesome the covenant that we have with the Lord is. Und ich bitte wirklich, dass wir eine Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen, dass wir erkennen, wie großartig dieser Bund ist. Hebrews 7:22. Hebräer 7, Vers 22. So much the more also Jesus has become the guarantee of a better covenant. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. We could say a much better covenant. Auch man könnte sagen, eines viel besseren Bundes. Slide 17, Hebrews 8:7. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion sought for a second. Hebräer 8,7. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. It had faults because the covenant itself could not impart the life necessary to live the covenant the way one would want to. Also die folgenden Bündnisse hat man fehlerhaft, weil sie nicht das Leben inkludiert haben, das notwendig wäre, um diesen neuen Bund aufzubauen. It would be like that story I said. So wie diese Geschichte, die ich erzählt habe. Du hast einen König. He expects you. Maybe you tell your child, Johnny, I never told you this before, but we're under the rule of a king. Also stell dir vor, du redest mit deinem Kind und sagst, Johnny, ich habe das noch nie erzählt, aber wir leben unter der Herrschaft eines Königs. And you have to obey him. Und du musst ihm gehorchen. Just like that. Nur so? You mean like he's going to tell me what to do? Du meinst, er wird mir sagen, was ich tun soll? Yes, he's the Lord of your life. Ja, er ist der Herr deines Lebens. Oh my God. I have to do everything he says. Wirklich? Ich muss alles tun, was er sagt. We have to obey the law of the land. Ja, du musst das Gesetz des Landes befolgen. Du musst seinen Willen tun. But what am I, a slave? Bin ich ein Sklave? No, he's a wonderful king. Nein, er ist ein wunderbarer König. He's given you a great gift. Er hat dir ein großes Geschenk gemacht. At his own expense. Auf seine Kosten. What kind of a gift? Welche Art von Geschenk? The gift of life. Das Geschenk des Lebens. He bought your citizenship. Er hat dir deine Staatsbürgerschaft gekauft. He's actually adopted you into his family. Er hat dich sogar in seine Familie adoptiert. And he paid a great price. Und er hat einen großen Preis dafür gezahlt. He put himself on a cross. Er hat sich selbst aufs Kreuz gehängt. Suddenly the whole thing changes. Und auf einmal verändert sich alles. Because it becomes very relational. Weil es sehr um eine Beziehung geht. As we look at Jesus crucified. Wenn wir uns Jesus gekreuzigt anschauen. It's no longer a set of laws. Es geht nicht mehr um Gesetz. It's not a set of laws. Also kein Gesetzeswerk. A set, you know, ja, like, Katalog von Gesetzen. It's a person. Es ist eine Person. Jesus replaced the law with himself. Jesus hat das Gesetz ausgetauscht mit sich selbst. Go a little further. Hebrews 8:8. Behold, days are coming, says the Lord. Then I will effect a new covenant in the house of Israel. In Hebräer 8:8. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel einen neuen Bund schließen. This is coming from the Old Testament. Es kommt aus dem Alten Testament. Next verse. Verse 10. This is the covenant that I will make. Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich errichten werde. It's prophesied by Jeremiah. Es wird durch den Prophet Jeremia vorhergesagt. I will put my laws in their minds. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. I will write them on their hearts. Und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. I will be their God and they shall be my people. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. And the nature of this covenant is very different. Und die Natur dieses Bundes ist ganz anders. Because you see how active God is. Weil ihr seht, wie aktiv Gott ist. And how personal it is. Und wie persönlich das ist. I will make the covenant. Ich werde diesen Bund aufrichten. I will put my laws in their minds. Ich gebe mein Gesetz in ihren Verstand, I will write in Sinn. Them on their hearts. Ich werde ihn auch auf ihre Herzen schreiben. I will be their God. Und ich werde ihr Gott sein. They will be my people. Und sie werden mein Volk sein. Go to the next verse. And he said a new covenant. Nächster when Vers. He said a new covenant, he has made the first obsolete. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. The difference and the uniqueness of the new covenant. Der Unterschied und die Einzigartigkeit des neuen Bundes is that the covenant was not actually made with us. Ist, dass dieser Bund nicht mit uns geschlossen wurde. The covenant was between the Father and the Son. Sondern der Bund war zwischen dem Vater und dem Sohn. On our behalf. Aber für unsere Stadt. It's a very unconditional covenant. Es ist ein sehr bedingungsloser Bund. God made a covenant with Noah. Gott hat einen Bund mit Noah gemacht. God made a covenant with Moses. Ein Bund mit Mose. God made a covenant with Abraham and David. Bund mit Abraham und David. And then God made a covenant with his son. Und dann hat er einen Bund mit seinem Sohn gemacht. And this brings it to a whole new level. Und das bringt es auf eine neue Ebene. It's a new covenant. Ein neuer Bund. We could say it's a magical covenant. Könnte schon sagen, es ist ein magischer Bund. It's a supernatural covenant. Ein übernatürlicher Bund. It's called an eternal covenant. Ein ewiger Bund. Because the Father and Son have made a covenant on our behalf. Weil der Vater und der Sohn haben ein Bündnis an unserer Stelle getroffen. This is what the Lord's Supper is all about. Und darum geht's beim Abendmahl des Herrn. Now go to slide 21, Hebrews 9:16. Hebräer 9:16. For where a covenant is, there must of necessity be the death of the one who made it. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Now the word covenant is the same word for testament as the Elberfelder has already translated it. Also das englische Wort für Bund ist auch kann man auch für Testament verwenden im Deutschen. Depends on the context. Es kommt auf den Inhalt an. And so here we see the writer of Hebrews is taking the word covenant and bringing out the secondary or the primary meaning of testament. Also hier verwendet der Schreiber das Wort Bündnis und bringt damit aber die Bedeutung rein vom Testament. And he's saying that the covenant that you have with Jesus is different than all other covenants. Und er sagt, dieses Bündnis, das du mit Jesus hast, ist ganz anders als all die anderen Bünde. Because this one is much like a will and testament. Weil das ist wirklich so wie ein Testament, der letzte Wille. Where like your mother or father, they write out their will. So wie dein Vater oder deine Mutter ihren letzten Willen aufschreiben. You are the only child. Du bist das einzige Kind. And they write everything out to you. Und sie überschreiben dir alles. And you know the whole business is going to be yours. Und du weißt, das ganze Geschäft wird dir gehören. You know the whole villa is going to be yours. Die ganze Villa gehört dir. The cars, everything that they had is going to be yours. Die Autos und alles, was sie besessen haben, gehört jetzt dir. But while they are alive, it's still theirs. Aber solange sie noch leben, gehört es noch ihnen. And the moment they die, aber im Moment, wo sie sterben, everything is transferred to you. Wird alles dir überschrieben. And this is the characteristic of the New Testament. Und das ist dasselbe Charakter vom Neuen Testament. Where the Father and the Son are making a covenant on our behalf. Wo der Vater und der Sohn ein Bündnis machen an unserer Stadt. And they are going to give us everything. Und sie geben uns alles. They have a plan to transfer all of their riches over to us. Und sie haben den Plan, dass sie all ihre Reichtümer auf uns überschreiben. So that we come to the level of the Trinity. Dass wir auf dieselbe Ebene wie die Dreieinigkeit in Christ, kommen. In Christus. That we have Christ's righteousness. Dass wir Christi Gerechtigkeit haben. That everything that he has in eternity also belongs to us. Damit alles, was er in der Ewigkeit besitzt, auch uns gehört. So they made this covenant between themselves. Also haben sie diesen Bund zwischen sich selbst gemacht. On our behalf. Aber zu unseren Gunsten. So that they could transfer all of the riches of eternity from the Godhead over to us. Damit sie die ganzen Reichtümer der Ewigkeit auf uns überschreiben können. And so this covenant is much like a last will and testament. Deswegen ist dieser letzte Bund sehr ähnlich wie ein Testament. The only thing that was necessary was the death of Christ. Und das einzige, was noch notwendig war, war der Tod Christi. And when Christ died, dass wenn Christus stirbt, all the riches of eternity that God has, all die Reichtümer der Ewigkeit, die Gott besitzt, were now transferable to anyone who would believe in Christ. Jetzt überschreibbar sind für jeden, der an Jesus glaubt. Let's go to the next verse. Hebrews 9:17. For a covenant is valid only when men are dead, for it is never in force while the one who made it lives. Vers 17. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. And this covenant is so awesome. Und dieses Bündnis, dieses Testament ist so großartig. It's just breathtaking. Es ist atemberaubend. And the price that was necessary, the death of God's Son himself, der Preis, der dafür notwendig war, der Tod von Gottes Sohn, was so extremely high, war so extrem hoch, because the riches to be transferred over were so vast, weil die Reichtümer, die überschrieben werden sollen, sind so unzählbar. Look at the next slide, Hebrews 10:29. Schau uns die nächste Folie an, Hebräer 10:29. How much severe punishment do you think he will deserve, who has trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant and has insulted the Spirit of grace? Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? God is offering everything as a gift. Gott bietet uns alles an als Geschenk. He's not reckoning our sin against us. Und er rechnet uns die Sünde nicht mehr an. He's willing to forgive everything. Er ist willens, alles zu vergeben. His mercies are new every day. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Tag. We will stand before him blameless. Wir werden vor ihm tadellos dastehen. And yet people disregard the blood of the covenant. aber trotzdem lehnen Menschen das Blut des Bundes ab. They are indifferent to it. Sie sind gleichgültig dem Blut gegenüber. Es gibt diese Geschichte, die wir wahrscheinlich schon alle mal gehört haben. There was a rich man and his son. Da war ein reicher Mann und sein Sohn. And they had a beautiful relationship together. Und die hatten eine wunderbare Beziehung zusammen. And thank you. And they love to collect art, like paintings. Und sie haben gemeinsam Gemälde gesammelt. And they had a huge gallery. Und sie hatten zusammen schon eine große Galerie. And the son had to go to the Vietnam War. Aber der Sohn wurde für den Vietnamkrieg eingezogen. And so the father didn't want him to go to the war, but he wanted to go to the war. He went. Also der Vater wollte nicht, dass geht, aber der Sohn wollte gehen. And in the war, he was killed. Aber im Krieg ist gestorben. The father heard the news. It was his only son. Und der Vater hat die Nachricht bekommen, es war sein einziger Sohn. And the father was devastated. Und der Vater war am Boden zerstört. There's no talk of the mother in the story. In dieser Geschichte wird nichts über die Mutter erzählt. It was just the father and the son. Da gab es nur den Vater und den Sohn. He was absolutely devastated. Der wirklich am Boden zerstört. And a while, not sometime later. Einige Zeit später there's a knock at the door and a soldier is standing there. Klopft es an der Tür und da steht ein Soldat. And he has a big package. Und er hat so ein großes Paket. And he said, sir, he says, I served with your son in Vietnam. Und er sagt, Sir, ich habe in Vietnam mit Ihrem Sohn gedient. And I'm kind of an amateur artist and. Und ich bin ein Amateur, ein Maler. And I painted this picture of your son. Und ich habe dieses Bild von ihrem Sohn gemalt. It's not the greatest thing, but I thought you might like it. Das ist kein großartiges Bild, aber ich habe mir gedacht, vielleicht gefällt es Ihnen. He opened the package. Und hat dieses Paket geöffnet. He was so incredibly blessed because it was so much his son. Und war so gesegnet dadurch, weil das Bild seinem Sohn so ähnlich sah. He put it in the most honored place in his home. Und hat es auf den Ehrenplatz in seinem Haus aufgehängt. Among all these expensive paintings, he put it in the most honored place. Zwischen all diesen kostbaren Bildern hat er für dieses Bild den Ehrenplatz gewählt. In the entire gallery. In der gesamten Galerie. And then one day, eines Tages, the father died. Starb der Vater. And they were auctioning off all the paintings. Sie haben eine Auktion veranstaltet für all die Gemälde. And all these people came from around the world. Und von der ganzen Welt kamen die Menschen, to try to buy these paintings. Um diese Bilder zu erwerben. And so the auctioneer stepped up. Und der, die Auktion geleitet hat, trat hervor. The first painting up for auction is the painting of the owner's son. Und gesagt, das erste Bild, das versteigert wird, ist das Bild des Sohnes von dem Besitzer der Bilder. Is anyone interested in this painting? Hat irgendjemand ein Interesse an diesem Bild? Nobody was interested. Aber niemand hat ein Interesse. People got irritated and they said, "Get this thing off the just get it off the stage and let's move on. Get to the real stuff." Und die Menschen wurden schon zornig und haben gesagt, hey, gib dieses Bild weg und bring die anderen Bilder her. He says, "No, the will says this must be sold first." Und der Auktionär hat gesagt, nein, im letzten Willen stand, dass dieses Bild zuerst versteigert werden muss. Will irgendjemand dieses Bild ersteigern? Finally someone raised their hand. Schlussendlich hat jemand die Hand gehoben and said, I'll buy it. Und gesagt, ich werde es kaufen. $15. Ich habe $15. Is anyone seconded? Und er fragt zum Ersten. No. Nein. He banged the hammer, hat den Hammer draufgeschlagen, sold to the man for $15. Und hat das Bild zu dem Mann für $15 verkauft. He said, "Now I am officially closing the auction." Und er hat gesagt, jetzt schließe ich diese Auktion offiziell ab. The auction, die Auktion wird geschlossen. Is now over. Ja, ist vorbei. Everybody was in an uproar. Und alle haben sich furchtbar aufgeregt. And he said, "I want to read the rest of the will." Und haben gesagt, ich werde jetzt den Rest des letzten Willen vorlesen. The will states. Und dort stand: Whoever buys the picture of my son, wer auch immer das Bild von meinem Sohn kauft, receives the entire gallery as a gift from me. Bekommt die ganzen Gemälde aus der Galerie als Geschenk. That is exactly the picture we have with Christ. Und das ist genau dasselbe Bild, was wir auch bei Christi sehen. Whoever receives my son, wer auch immer meinen Sohn empfängt, gets everything. Bekommt alles. Do you realize how much God loves us? Könnt ihr erkennen, wie sehr Gott uns liebt? When God looks at us, he sees Jesus. Wenn Gott uns anschaut, sieht Jesus. God loves Jesus. Gott liebt Jesus. Before he died for us, God loved Jesus. There's so much love in the Trinity. Selbst bevor er starb, hat Gott Jesus geliebt, aber so viel Liebe in der Dreieinigkeit. But how pleased and how much that love has just gone ballistic after Jesus gave everything in obedience to the Father. Wie viel mehr diese Liebe sich gesteigert hat, nachdem Jesus alles gegeben hat, um seinem Vater zu gefallen. For the Father to watch the price that the Son was willing to pay. Als der Vater zusah, wie sein Sohn diesen Preis gezahlt hat. To watch the nails go through his hands and his feet. Wie er gesehen hat, wie die Nägel durch die Hände getrieben wurden und durch die Füße. All the stripes on his body, the crown of thorns, the beatings. All die Schläge auf seinem Körper und die Dornenkrone. The physical thirst on the cross. Dieser physische Durst am Kreuz. The cramping of the muscles. Die Krämpfe in den Muskeln. Unbearable torture. Unvorstellbare Folter. And the Son bore it in obedience. Und der Sohn hat alles ertragen im Gehorsam. So that they could have a covenant between them. Damit sie diesen Bund zwischen sich aufrichten können. To release all of their inheritance to whosoever will may come. Dass sie das gesamte Erbe denen austeilen, wer auch immer das haben will. Do we understand how much the Father wants to bless us? Können wir uns vorstellen, wie sehr der Vater es will, uns zu segnen? How much the Father wants to lavish his love on us? Wie sehr der Vater uns mit seiner Liebe übergießen will. There's a story in the Old Testament that is a picture of this. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die ein Bild dafür ist. David kills Goliath. David tötet Goliath. And then King Saul takes him in his army. Und König Saul nimmt ihn in seine Armee auf. And David is winning battle after battle after battle. Und David gewinnt eine Schlacht nach der anderen. The women begin to sing, "Oh, David's killed his thousands and Saul only his." David's killed his 10,000s and Saul his thousands. Bis die Frauen begonnen haben zu singen, dass David seine Zehntausende getötet hat und Saul seine Tausende. Saul became jealous. Und der Saul wurde eifersüchtig. And feared that David would become king in his place. Und hat gefürchtet, dass der David eines Tages an seiner Stadt König werden würde. He tried to kill Saul. David over and over and over again. Also hat er immer wieder probiert, David zu töten. But King Saul had a son. Aber König Saul hatte einen Sohn. Who was the prince? Der Prinz war, who would be the next king. Der nächste König sein würde. His name was Jonathan. Und sein Name war Jonathan. Jonathan recognized that David was going to be the next king. Und Jonathan hat erkannt, dass David irgendwann der nächste König sein würde. And he understood that Saul's family was his enemy. Und verstand, dass Sauls Familie sein Feind war. And that he naturally speaking was David's enemy, even though they were closest friends. Und dass mit seinem natürlichen Feind spricht, obwohl die beiden beste Freunde waren. And he knew that if David would become king one day, that his family would have to be exterminated. Und wusste, dass wenn David eines Tages König werden würde, dass seine Familie ausgelöscht werden müsste. So he found David. Also hat David aufgesucht. He helped David escape. Hat ihm geholfen zu fliehen. He was on David's side. War auf Davids Seite. And then he said to David, "You got to make a covenant with me." Und dann hat zu David gesagt, du musst einen Bund mit mir eingehen. And this is a picture of the new covenant. Und das ist ein Bild für den neuen Bund. You got to make a covenant with me. Du musst einen Bund mit mir eingehen. When you become king, dass wenn du König sein wirst, you got to swear to me. Dann musst du mir schwören. That you will have mercy on my family. You got to swear to me. Du musst mir versprechen oder schwören, dass du meiner Familie gegenüber barmherzig sein wirst. Because my family is naturally going to be your enemy. Weil meine Familie ist dein natürlicher Feind. And they will exterminate them. Und die werden sie auslöschen. So you got to swear to me. We got to make a covenant that you will protect my family. Du musst mit diesem Bund eingehen, dass du meine Familie beschützen wirst. Jonathan's family. Jonathans Familie. Jonathan later dies in battle. Jonathan starb später in der Schlacht. David becomes king of Israel. König David wird eben König über Israel. King of Judah. Der König Judas. And it's years later. Und Jahre später, in 2 Samuel chapter 9, im 2. Samuel Kapitel 9, David asks this question. Stellt David die Frage. Is there anybody gibt es noch irgendjemanden, left from the house of Saul, der vom Hause Saul noch übrig ist, that I can show kindness to, dem ich freundlich gegenüber sein kann, for Jonathan's sake. Um Jonathans Willen. Is there anybody? Gibt es da noch jemanden? You see this intense love that David had for Jonathan. Diese intensive Liebe, die David gegenüber Jonathan empfunden hat. He wanted to pour it on somebody. Die wollte an jemanden weitergeben. And this intense love that the Father has for Jesus. Und diese intensive Liebe, die Gott gegenüber Jesus hat. He wants to lavish it on somebody. Die möchte über irgendjemanden drüber gießen. Because he loves the Lord so much. Weil liebt seinen Sohn so he sehr. Just wants to pour it on somebody else. Und möchte sie noch ausgießen auf jemand anderen. And David said, "Is there somebody?" Und David sagt, ist da noch jemand? He said, well, there's this one guy, Mephibosheth. Ja, da gibt's diesen einen Typen, Mephibosheth. He's crippled on both legs. Er ist verkrüppelt auf beiden Beinen. He said, bring him here. Und er sagt, bringt ihn her. They brought Mephibosheth in. Sie bringen Mephibosheth hier hinein. Mephibosheth fell on his face. Und der fällt nieder auf sein Angesicht. And he was trembling in fear. Und er hat gezittert vor Furcht. And David said, don't be afraid. Und David sagt, fürchte dich nicht. I want to show you kindness for your father Jonathan's sake. Ich möchte dir Freundlichkeit erweisen, um deines Vaters Jonathans willen. And you can read the story. Und du kannst diese Geschichte lesen. Because he spent the rest of his life eating at the king's table. Weil er hat den Rest seines Lebens an der Tafel des Königs verbracht. It says, as one of the king's sons. So wie einer der Söhne des Königs. And it was all about Jonathan. Und es ging dabei nur um Jonathan. Every time David saw Mephibosheth, he saw Jonathan. Und jedes Mal, wenn David Mephibosheth ansah, dann sah er seinen alten Freund Jonathan. He remembered all the kindness that Jonathan and the relationship they had with him. Und er hat sich immer an diese Freundlichkeit erinnert, die Jonathan ihm zuteil werden hat lassen und an Freundschaft und wie Jonathan sterben musste, for David to become king. Damit er David eines Tages König Jonathan werden konnte. Jonathan hätte nicht am Leben bleiben können, er musste sterben. In God's plan. In Gottes Plan. Every time he sees Mephibosheth, his heart just explodes with love for Jonathan. Und jedes Mal, wenn er Mephibosheth ansieht, dann explodiert sein Herz förmlich aus Liebe zu Jonathan. And that's the way the Lord sees us. Und so sieht der Herr auch uns. When he sees us. Wenn er uns ansieht. And we have faith in Jesus. Und wir glauben an Jesus haben. The heart of God explodes. Dann explodiert das Herz Gottes förmlich. And he loves us so much. Und er liebt uns so sehr. Because he loves Jesus so much. Weil er Jesus so sehr liebt. And this is the new covenant. Und das ist der neue Bund. And this is what we celebrate today. Und das ist es, was wir heute feiern. Just read a couple more verses and we'll go to the Lord's Supper. Ich möchte noch einige Verse lesen und dann feiern wir das Abendmahl. Now we go to slide 7. 1 Corinthians 11. 1. Korinther Kapitel 11. Now watch this. For this cup is the new covenant in my blood. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Next verse. And as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, shall be guilty of the body and blood of the Lord. Wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. But a man must examine himself, and in doing so is to eat the bread and drink of the cup. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Verse 29, next verse. For he who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. Vers 29, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Next verse. For this reason many among you are weak and sick and a number have died. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Next verse. But if we judge ourselves rightly we will not be judged. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Next verse. But when we are judged we are disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. And one last verse. 2 Corinthians 3:6. 2. Korinther 3:6. God has made us adequate as servants of a new covenant. Denn Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes. We are the servants of a new covenant. Wir sind Diener des neuen Bundes. The whole point of 1 Corinthians 11 being unworthy. Der ganze Punkt über diesen 1. Korinther Kapitel 11, was es heißt, unwürdig zu sein. If you read the chapter, it all has to do with our attitude toward other people. Wenn man das Kapitel durchliest, dann geht es nur um unsere Einstellung gegenüber anderen Menschen. People were indifferent to other people. Menschen sind gleichgültig gegenüber anderen Menschen. And God directly measures our appreciation toward what he did. Und Gott misst unsere Wertschätzung gegenüber dem, was er getan hat. In how much we appreciate those for which he did it. Und wie sehr wir die wertschätzen, für die er das getan hat. Imagine that. Wow, that brings a whole new picture. Und das bringt ein neues Bild hinein. God says, I measure how much you appreciate what I did for you. Gott sagt, ich messe deine Wertschätzung für das, was ich für dich getan habe. And how you appreciate those that I also died for. Und wie sehr du die wertschätzt, für die ich auch gestorben bin. And if you do not discern the body of Christ, my body, my church. Und wenn du das nicht beachtest, meinen Leib, den and the ones I love, und die Menschen, die ich liebe, then I will chasten you. Dann werde ich dich verfolgen. You will not be condemned, but I will chasten you. Ich werde dich nicht verdammen, aber du wirst gezüchtigt werden. And I wonder how many believers in the world, und ich frage mich, wie viele Gläubige in der Welt are under God's chastisement, werden von Gott gezüchtigt, because of the way they treat other believers. Wegen dem, wie sie andere Gläubige, wie sie mit anderen Gläubigen umgehen. Or their attitude toward leadership. Oder ihre Einstellung gegenüber der Leiterschaft. Just speaking things they should never speak. Wenn sie Dinge aussprechen, die sie niemals aussprechen sollten. Thinking things and communicating things they should never communicate. Dinge denken und andere Dinge weiter kommunizieren, die sie nie weiter kommunizieren sollten. Just saying whatever they want, having an attitude. Einfach das sagen, was auch immer sie wollen. Looking down at people. Auf Leute hinabsehen. Or living for the praise of other people. Oder sie leben für den Lobpreis von anderen Menschen. And this is how God measures our appreciation for the price he paid for us. Und so misst Gott unsere Wertschätzung für den Preis, den er gezahlt hat. So let's celebrate the Lord's Supper today. Also lasst uns das Abendmahl heute feiern. And understand that all of us are like Mephibosheth. Und dass wir alle verstehen, dass wir nicht anders sind als Mephibosheth. We were incapable of serving the king. Wir sind unfähig darin oder können, es ist uns unmöglich, dem König zu dienen. Because in that culture, weil in dieser Kultur, to have two crippled legs, in dieser Kultur zwei verkrüppelte Beine zu haben, in a culture with no elevators or no computers, in einer Gesellschaft, wo es keinen Lift gibt oder keine Computer, was an incredible disadvantage. War ein ungeheuerlicher Nachteil. He was incapable of serving. Er war unfähig zu dienen. And yet he was received as a son. Aber doch wurde er wie ein Sohn angenommen. And we are not just received as a son, we have become sons and daughters. Aber wir wurden nicht nur wie Söhne und Töchter angenommen, wir wurden zu Söhnen und Töchtern. So Holy Spirit, I pray today. Heiliger Geist, ich bete heute. Open our hearts, our minds. Öffne unsere Augen von unserem Verstand, we might experience, we might experience a wow moment. Dass wir dieses Wow-Erlebnis erfahren. Wow, okay, I think I'm understanding a little bit more. So, wow, ich verstehe es jetzt etwas besser. I pray that our understanding of the price that was paid. Ich bete, dass wir verstehen den Preis, den du gezahlt hast. And how much you love us. Das und wie sehr du uns liebst. Would overflow. Dass das überfließt. Toward others. Für andere, zu anderen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Maybe someone's here today and they've never received Jesus. Vielleicht ist heute jemand hier und du hast Jesus noch nie angenommen. You have to make a decision for Jesus. Du musst diese Entscheidung für Jesus treffen. The Bible says, as many as received him, he gave the power to become children of God. Weil in der Bibel steht, wer auch immer ihn angenommen hat, die haben auch die Kraft bekommen, seine Kinder zu sein. Let's close our eyes. Schließen wir unsere Augen. And if you have never prayed this, pray with me today. Und wenn Sie das Gebet noch nie gebetet haben, dann beten Sie mit mir. Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. And receive me. Und empfange mich. Into your family. In deine Familie. I believe in you. Ich glaube an dich. Can you say that? Jesus, I believe in you. Kannst du sagen, Jesus, ich glaube an dich. Receive me into your family. Empfange mich in deine Familie. Be my Lord. And my Savior. Sei mein Herr und mein Retter. Okay, let's get ready for the Lord's Supper. Bereiten wir uns vor zum Mahl des Herrn. We're going to have the prayer team also stand on both sides near the windows. Das Gebetsteam wird auch auf beiden Seiten der Fenster stehen. So you can get up now, row by row. You can take the elements. Also könnt ihr aufstehen, einer nach dem anderen und das Brot und den Saft holen. And if you need prayer, und wenn du Gebet brauchst, or you need a word of encouragement, oder ein Wort der Erkenntnis oder Aufbau, then stop by at the prayer people. Dann bleib stehen bei jemandem, der zum Gebet dort steht. And then we'll come back and pray together. Und dann werden wir zurückkommen und gemeinsam beten. Be perfect, beautiful, without sin. Jesus, wir danken dir, dass du deinen wunderbaren Leib hingegeben hast, perfekt, wunderschön und ohne Sünde. And you took on the sins of the whole world. Und du hast die Sünden der ganzen Welt auf dich genommen. You took on all the sickness of this world. Du hast alle Krankheiten dieser Welt auf dich genommen. And you paid the price so that we could have access to God the Father. Und du hast einen Preis bezahlt, damit wir Zugang haben können zum Vater. That the way would be made free. Der Weg wurde frei gemacht. And as we take this bread, we are deeply, deeply thankful. Und wenn wir dieses Brot nehmen, sind wir ganz tief dankbar. It was broken for us. Es wurde für uns zerbrochen. And with it we receive again your righteousness. Und damit dürfen wir deine Gerechtigkeit frei empfangen. Take the bread and remember him. Nimm das Brot und erinnere dich daran. And we thank you that our redemption has not been paid with gold or silver. Und wir danken dir, dass unsere Erlösung nicht mit Gold und Silber gekauft wurde, which are perishable. Die verloren gehen. But our redemption was paid for by the precious blood of Jesus. Sondern für uns wurde bezahlt durch das kostbare Blut Jesu. And this red blood cleanses us and makes us white as snow. Und dieses rote Blut reinigt uns und macht uns weiß wie Schnee. We cannot thank you enough. Wir können dir nicht genug danken. And Jesus, you see our attitudes towards one another. Und Jesus, du siehst die Einstellung, die wir untereinander haben. And in your eyes, judging a brother or sister is the greatest sin. Und in deinen Augen ist es die größte Sünde, einen Bruder oder eine Schwester zu verurteilen. Because you died for that person. Denn du bist für diese Person gestorben. And you paid for their sin. Und du hast für ihre Sünde bezahlt. And who are we to remember someone's sin when you don't? Und wer sind wir, dass wir uns an die Sünde von jemandem erinnern können, die du vergessen hast? Who are we that we point out another person's failure when you never do? Wer sind wir, dass wir die Fehler der anderen aufzeigen dürfen, wenn du das nicht tust? And so forgive us for judging. Und so vergib uns für das Richten. Cleanse us. Reinige uns. And let us forgive as we have been forgiven. Und lass uns so vergeben, wie uns vergeben wurde. Freely. Freiwillig. We take of the blood in Jesus' name. Amen. Wir nehmen das Blut Jesu in deinem Namen. Amen. Right now, I just want to pray that each person here would get a fresh revelation of this lavish, scandalous love that God has for you. Ich möchte jetzt darum beten, dass jeder von uns eine ganz neue Offenbarung bekommt über diese übergroße, skandalöse Liebe, die Gott hat für uns. He loves you. Er liebt dich. He loves you. Er liebt dich. Open your hearts wide. Öffne dein Herz weit. And receive this unconditional love. Und empfange diese bedingungslose Liebe. It's not trying to be better. Es geht nicht darum, sich zu bemühen, besser zu werden. It's learning to receive. Es geht darum, dass du lernst zu empfangen. Receive what you don't deserve. Empfange das, was du nicht verdienst. And it's not trying to get rid of bad habits or addictions. Und es geht nicht darum, schlechte Gewohnheiten abzulegen oder Süchte zu überwinden. It's looking at what Jesus did on the cross. Es geht darum, auf das zu schauen, was Jesus am Kreuz getan hat. And when this love gets so big, und wenn diese Liebe so groß wird in our hearts, in unserem Herzen, then those things just fall away. Werden die anderen Dinge einfach abfallen. They lose their glamour. They lose their, sie verlieren den Glanz. They lose their attraction. Und ihre Attraktion. Holy Spirit, give each person here a revelation. Heiliger Geist, schenke jeder Person hier eine Offenbarung. Of this incredible love. Von dieser unglaublichen Liebe. And that when God sees you, he sees Jesus. Wenn Gott dich sieht, dann sieht Jesus. He doesn't see your failure, he doesn't see your sin. Er sieht nicht deine Fehler, er sieht nicht deine Sünden. He paid for all of that. Er hat für all das bezahlt. He sees you perfect. Er sieht dich perfekt. He sees you righteous. Er sieht dich gerecht. He sees you justified. Er sieht dich gerechtfertigt. I break every yoke of condemnation in Jesus' name. Ich breche jedes Joch der Verdammung in Jesu Namen. You have no place with God's children. Du hast keinen Platz bei den Kindern Gottes. I break every trace of false guilt in Jesus' name. Ich breche jede falsche Schuld in Jesu Namen. You have no place in the kingdom. Du hast keinen Platz im Königreich. And I speak out who Jesus has made you to be. Und ich spreche das aus, wozu dich Jesus gemacht hat. You are his child. Du bist sein Kind. You are a prince. Du bist ein Prinz. You are a princess. Oder eine Prinzessin. You are from noble blood. Du hast nobles Blut in dir. You come from royalty. Du kommst aus Königlichkeit. You are no longer servants. Du bist kein Diener mehr. You are sons and daughters. Ihr seid Söhne und Töchter. You are free. Ihr seid frei. Not slaves. Keine Sklaven. He has bought your freedom. Er hat eure Freiheit gekauft. So live in this freedom. Also lebe in dieser Freiheit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.